Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Zwischen dem Ende der alten und dem Anfang der neuen bolschewistischen Ordnung hatte sich die Handlung des zweiten Abends bewegt. Der Arzt Jura Schiwago ist aus dem Ersten Weltkrieg mit einer Verwundung zu seiner Familie heimgekehrt und mit der Erinnerung an eine Frau, an Lara, die seinen Weg wieder gekreuzt hat und immer wieder kreuzen wird. Schiwago hat eine Stellung als Arzt an einer Moskauer Klinik gefunden. Der Winter des Jahres 1917 wurde ein Hungerwinter, düster und kalt. Er zerbrach alle Gewohnheiten. Er zwang die Menschen, sich mit übermäßigen Anstrengungen an das Dasein zu klammern, das ihnen unter den Händen wegzugleiten drohte. Drei solcher schrecklicher Winter folgten aufeinander, und vielleicht ist nicht alles, was sich in Moskau gegen Ende des Jahres 1917 ereignete, wirklich zu jener Zeit geschehen. Es könnte sich ebenso gut später ereignet haben, denn diese drei Winter verschmolzen miteinander und es fällt schwer, sie zu unterscheiden. Zwischen dem alten Leben und der jungen Ordnung der Revolution klaffte eine Lücke, die sich nicht schließen wollte. Zwar herrschte noch nicht die offene Feindschaft wie im Jahre darauf, aber es gab zwei Lebensmuster und sie durchkreuzten einander. Überall in Moskau kam es zu Wahlen. In der Verwaltung der Häuser, in den Organisationen, in den Büros, im öffentlichen Dienst. Das leitende Personal wurde entlassen und an seine Stelle wurden Kommissare mit unbegrenzten Vollmachten ernannt. Menschen mit eisernem Willen, in schwarzen Lederjoppen, mit Pistolen bewaffnet und vor keinen Einschüchterungsmethoden zurückschreckend. Sie rasierten sich selten, aber sie schliefen noch seltener und sie hungerten wie jedermann. Sie kannten sich aus im Wesen der kleinen Bürger. Sie behandelten diese braven, servilen Leute mit Ironie und Härte, als handelte es sich um Diebe, die sie bei frischer Tat ertappt hätten. Die Welt veränderte sich. Die Gespräche veränderten sich auch. Lange Zeit hindurch bestand die Hauptnahrung aus Gerstengrütze und einer Suppe aus Heringsköpfen. Eines Abends kam Jura nach Hause. Hast du den Zettel auf dem Tisch gesehen? Ja, ich weiß schon. Der Chefarzt hat es mir schon gesagt. Ich will mich nur einen Moment ausruhen, dann gehe ich hin. Man bietet dir ein merkwürdiges Honorar an. Eine Flasche Cognac oder ein paar Damenstrümpfe. Was mögen das für Leute sein? Der Doktor aß seine Suppe, dann machte er sich auf den Weg. Er wusste, dass das Haus, in das er gerufen war, in der Straße lag, in der Laras Mutter früher ihre Nähstube gehabt hatte. Beklommenen Herzens ging er durch die finsteren Straßen. Es war eine Art von Kaserne, wohin er geriet. Ein vorsintflutlicher Bau mit einer Holzgalerie über dem Innenhof. Das Haus war in großer Aufregung. Die Bewohner drängten sich in dem Keller zu einer Versammlung. Eine Vertreterin des Bezirkssowjets hatte sie zusammengerufen. Außerdem fand zurzeit eine Haussuchung nach Waffen statt. Der Soldat vor der Haustür weigerte sich, Jura hindurchzulassen, bis der Anführer der Kommission sich einmischte und befahl, dem Doktor keine Schwierigkeiten zu machen. Jura wurde von einem höflichen jungen Menschen empfangen, der äußerst erregt zu sein schien. Die Krankheit seiner Frau beunruhigte ihn ebenso sehr wie die bevorstehende Haussuchung. Meine Frau hat ein Nervenleiden. Es ist eine Angstpsychose, nehme ich an. Es begann ganz sonderbar. Vor einer Woche haben wir eine alte Standuhr gekauft. Wir gaben ein Butterbrot dafür. Die Uhr war kaputt und als wir nachschauten, war das Werk ganz verrostet. Doch plötzlich mitten in der Nacht fing die Uhr an zu gehen. Seit Jahren war sie nicht mehr aufgezogen worden und plötzlich geht sie und schlägt und spielt ein kleines Menuett. Und dann steht sie wieder still. Meine Frau ist in dieser Nacht zusammengebrochen. Sie ließ sich nicht ausreden, dass ihre letzte Stunde geschlagen habe. Sie halten es für einen Nervenschock. Kann ich Sie sehen? Im Bett lag eine kleine Frau mit großen schwarzen Augen, die die Bettdecke bis zum Kinn hochgezogen hatte. Als sie die beiden Männer eintreten sah, fuchtelte sie abwehrend mit den Armen. Sie erkannte ihren Mann nicht und fing mit leiser Stimme ein trauriges kleines Lied zu singen an, das sie so sehr rührte, dass sie in Tränen ausbrach. Ich müsste sie untersuchen, aber es wird sie nur noch mehr aufregen. Es ist doch so klar, sie hat Flecktyphus in einer ziemlich schweren Form. Sie muss ins Krankenhaus. Ich schreibe Ihnen die Einweisung. Ist es wirklich Typhus? Sie irren sich nicht? Nein, ich irre mich nicht. Können Sie sie nicht hier behandeln? Ich würde Ihnen jedes Honorar zahlen, wenn Sie jeden Tag kämen. Hören Sie, schaffen Sie eine Droschke herbei, es ist eilig. Ich schreibe inzwischen die Einweisung. Es ist am besten, wenn das Hauskomitee Sie sogleich beglaubigt. Dann haben Sie bei der Einlieferung keine Schwierigkeiten. Als Jura den Kellerraum betrat, geriet er in eine stürmische Versammlung. Die Menschen stritten sich. Vor ihnen saß die Delegierte des Bezirkssowjets, starrte sie schweigend an und lächelte. Jura wendete sich an einen jungen Mann, der in der Tür stand, und bat ihn, ein Mitglied des Hauskomitees zu rufen. Galulina! Galulina! Komm her, man fragt nach dir! Eine alte, bucklige Frau trat zu ihnen. Eine Bewohnerin Ihres Hauses ist an Typhus erkrankt. Sie wissen, dass Flecktyphus ansteckend ist. Sie muss sofort ins Spital. Ich habe hier die Einweisung. Würden Sie sie bitte beglaubigen? Und wie kann man die Frau ins Krankenhaus schaffen? Genossin Demina aus dem Bezirkssowjets hat ihren Wagen hier. Ich will es ihr sagen. Wir werden deine Kranke schon hinschaffen, Genosse Doktor. Komm mit. Sie gingen die Treppe hinauf zum Hof. Sie heißen Galulina? Wieso? Ja. Merkwürdig. In meinem Regiment war ein Leutnant Galulin. Wir waren zusammen im Felde. Psst, seien Sie still. Bringen Sie mich doch nicht ins Unglück. Jusupka, wer ist schon Jusupka? Er war ein Arbeiterjunge. Er muss doch verstehen, dass es dem einfachen Volk jetzt viel besser geht. Das sieht doch ein Blinder. Du kannst denken, was du willst, aber für meinen Jungen ist es eine Sünde, die Gott ihm nicht verzeihen wird. Was hat er denn getan? Er ist zu den Weißen übergegangen. Kannten Sie Larissa Gichard? Lara Antipova, wie soll ich Lara nicht gekannt haben? Sie haben doch da drüben gewohnt. Die Genossin Demina kennt sie übrigens noch besser als ich. Sie hat als Näherin gearbeitet bei Madame Chichard. Hey, Genossin Demina, der Genosse Doktor fragt mich nach Lara. Es war dunkel im Hof und Jura konnte das Gesicht des Mädchens nicht erkennen, das auf sie zutrat. Sie wollen meinen Wagen? Nehmen Sie ihn doch, Doktor. Kommen Sie mit, wir sagen dem Kutscher Bescheid. Sie kennen Lara? Sie war meine Freundin. Ich liebte sie wie alle Verrückte, als wir noch Mädchen waren. Neulich habe ich sie wiedergesehen. Sie war auf der Durchreise hier, sie wollte nach Juratino. Ich habe gesagt, wohin willst du, du Dummkopf, nach Juratino? Bleib doch hier, ich finde schon eine Arbeit für dich. Aber es war nichts zu machen, sie wollte nicht. Sie hat ihren Patulja geheiratet und ist mit ihm damals nach Juratino gegangen. Jetzt sucht sie ihn. Aber wo will sie ihn denn finden? Er ist doch vermisst, sie ist völlig verdreht. Da kann man nichts machen. Dabei hat sie ihn gar nicht mit dem Herzen geliebt, nur mit dem Kopf. Denken Sie, sie wäre wirklich dazu imstande gewesen? Was ich denke? Ich habe keine Zeit zum Denken. Da vorn steht mein Wagen. Ich habe es Lara verheimlicht, dass man ihren Bruder erschossen hat. Sie hatte einen Bruder? Er war Offizier, wissen Sie das nicht? Ihre Mutter ist auch eingesperrt. Aber ich bekomme sie schon frei, ganz bestimmt. Als Jura Jivago heimkam, kam er in Licht und Wärme. Wie gut, dass du zurück bist. Hast du Angst um mich, Tonja? Ich habe immer Angst. Unsinn. Du weißt gar nicht, was bei uns geschehen ist in der Zwischenzeit. Papa hat doch gestern unseren Wecker heruntergeworfen. Unsere letzte Uhr. Und vorhin, du warst gerade eine Stunde fort, fängt er plötzlich an zu wecken, ohrenbetäubend. Aber er geht nicht. Er weckt nur, wenn man ihn aufzieht. Hier schlägt auch die Stunde. Er hat es im Scherz gesagt. Und er erzählte Tonja von der Kranken mit der Uhr und dem Glockenspiel. Die Stunde hatte noch nicht geschlagen. Sie ließ Jura und Tonja noch warten, einen ganzen Monat lang. Inzwischen verschlimmerte sich ihre Lage von Tag zu Tag. Der Bürgerkrieg war ausgebrochen und die Heere der Weißen schnitten Moskau von allem Nachschub aus dem Osten des Landes ab. Sie waren am Verhungern. Eines Tages erhielt Dr. Jivago einen Bezugschein auf eine Partie Brennholz. Er begleitete den Fuhrmann und die Schindmähre, die diesen unerwarteten Reichtum durch die endlose Mischanskaja zog. Plötzlich bemerkte Jura, dass die Mischanskaja nicht mehr die gleiche war wie vorher. Er taumelte. Die Beine trugen ihn nicht mehr. Der Fuhrmann hob ihn auf. Jura lag 2 Wochen lang in Fieberfantasien. Es war ihm, als habe Tonja auf dem Schreibtisch die Mischanskaja aufgebaut und er säße auf der Straße am Tisch und schriebe. Die Tischlampe, die eine starke Hitze ausströmte und ein grelles Licht, beleuchtete die Häuser, zwischen denen er saß. Er schrieb mit Leidenschaft und mit einer ungewohnten Leichtigkeit, so wie er immer hatte schreiben wollen. Und er schrieb, was er schon längst hätte schreiben müssen. Doch nie war er dazu imstande gewesen. Jetzt gelang es, alles gelang. Nur ab und zu störte ihn ein junger Mann mit schmalen Kirgisenaugen, der sich über die Mischanskaja beugte und ihn anstarrte. Es war ihm klar, dass der Jüngling der Geist seines Todes war. Oder einfach sein Tod. Aber wie konnte er sein Tod sein, wenn er ihm half, sein Gedicht zu schreiben? Gibt es einen Nutzen des Todes? Hilft uns der Tod? Jura schrieb sein Gedicht. Es handelte von den Tagen zwischen der Grablegung Christi und der Auferstehung. Von diesen drei Tagen, in denen die schwarze, wurmzerfressene Erde einen Angriff auf die Liebe machte und sie mit Erdklumpen und Schollen überschüttete und unter sich begrub. Während dieser drei Tage tobte ein schwarzer Erdensturm, brauste heran, bis er plötzlich zurückwich. Später, als er genesen war, konnte sich Jura nur noch weniger Verse dieses Gedichtes erinnern. Aber er fand die Reime nicht mehr. Hölle. Hölle und Untergang sind glücklich, ihn berühren zu dürfen. Frühling und Leben sind glücklich, ihn berühren zu dürfen. Die Welt erwacht und erhebt sich. Wir alle erwachen. Wir müssen auferstehen. Während des Typhusfiebers ließ Jura alles mit sich geschehen. Er erinnerte sich an nichts, er wunderte sich über nichts. Tonja fütterte ihn mit Weißbrot und Butter und gab ihm Tee mit Zucker zu trinken. Jura hatte vergessen, dass es diese Dinge gar nicht mehr gab. Aber eines Tages starrte er auf Tonjas Hand und sah das Brot. Und es war wirklich weiß. Woher hast du das Brot? Von Jeff Graf. Von was für einem Jeff Graf? Von deinem Bruder. Von meinem Bruder? Dein Bruder Jeff Graf war hier, während du krank warst. Hatte er einen Rentierpelz an? Du hast ihn gesehen? Ich sah einen jungen Mann in einem Rentierpelz. Er hat mich angeschaut. Er vergöttert dich. Er hat uns verwöhnt. Schau doch. Brot, Reis, Rosinen, Zucker. Alles hat er herbeigeschleppt. Ist er wieder fort? Ja, er musste weiter. Er ist sehr seltsam. Er hat uns nicht viel erzählt. Ich glaube, zwischen ihm und der Revolution spielt sich ein ganzer Roman ab. Er sagte, man müsse für ein oder zwei Jahre die Städte verlassen und aufs Land gehen. Ich habe ihn um Rat wegen der krügerschen Besitzung in Juratino gefragt und er hat uns geraten, hinzufahren. Man dürfe nicht so einfach zugrunde gehen, demütig wie ein Lamm. Nach Juratino? Bitte, bitte lass uns nach Juratino gehen, Lieber. Du wirst dort gesund werden. Dort ist das Gut der Krügers. Wir haben es doch geerbt. Ich habe Angst vor Juratino. Vor Juratino? Vor dem Unbekannten. Lebt denn überhaupt noch ein Mensch aus der Zeit deiner Mutter dort? Aber natürlich, der Gutsverwalter lebt doch dort. Wer sagt dir das? Was weißt du von ihm? Nichts, Tonja, nichts. Jura, ich fürchte mich auch vor dem Neuen und Ungewissen. Aber das Alt und das, was uns hier gewiss ist, bringt uns um. Muss es Juratino sein? Dort haben wir doch unser Land. Jura schwieg und schloss die Augen. Ist dir etwas, Jura? Nein, Tonja. Nein, nichts. Ich dachte an dich. Sie fuhren nach Juratino im April 1918. Sie reisten alle zusammen, Jura und Tonja, Saschenka, ihr Kind und Tonjas Vater, Alexander Gromeko. Sie waren lange unterwegs, wochenlang. In einem langsamen Zug, der nach Osten fuhr. Eine riesige Arche voll Menschen. Voll Soldaten und Zwangsarbeitern, Bauern, Schlägern und Geschlagenen, Gedemütigten und Peinigern. Sie alle waren auf der Flucht. Oder sie kehrten von der Flucht nach Hause zurück, nachdem sie erkannt hatten, dass es keine Flucht mehr gab. Sogar Sträflinge waren unter ihnen. Sie waren im letzten Waggon des Zuges eingesperrt. Es waren Schwarzhändler darunter, reiche Leute, die nichts verbrochen hatten. Nur ihre Zeit war vorüber. Und schließlich gab es welche, für die die Zeit niemals zu kommen schien. Unter den Sträflingen war ein alter, grauhaariger Revolutionär, ein Arbeiter namens Kastajet. Er hatte in sämtlichen Zwangslagern des Zaren gesessen, um nun in die Zwangslager der Revolution zu reisen. Alle diese Leute waren einander fremd und lernten sich erst unterwegs kennen. In der Arche, die nach Sibirien fuhr. Eines Tages ließ man die Sträflinge aus ihrem Waggon heraus und erlaubte ihnen, sich unter die übrigen Reisenden zu mischen. Denn es war wieder Winter geworden, Winter im April, und der Sträflingswaggon hatte keinen Ofen. Castaillet, der alte Revolutionär, setzte sich zu den Jivagos. Er sah sich misstrauisch um. Es zieht hier. Stimmt's? Vom Fenster her. Es muss unbedingt abgedichtet werden. Jura, der auf dem letzten Bahnhof von einer Bäuerin einen gebratenen Hasen eingetauscht hatte, gab ihm ein Stück davon ab. Castaillet nagte gierig an seiner Keule. Sie haben schon recht, Doktor. Ein gebratener Hase ist eine wunderbare Sache. Aber aus der Tatsache, dass Sie einen bekommen haben, dürfen Sie doch nicht den Schluss ziehen, es gäbe hier überall welche. Aber sehen Sie sich doch die Bahnhöfe an. Die Bäume sind nicht abgesägt. Die Zäune sind heil und überall ist Markt. Es gibt also noch Orte, an denen wirkliches Leben herrscht. Damit ist alles gerechtfertigt. Stimmt nicht. Wer hat Ihnen das gesagt? Fahren Sie nur einmal 100 Werst vom Schienenstrang weg ins Land hinein. Überall, wo Sie hinkommen, sind Bauernaufstände. Gegen wen, fragen Sie? Gegen die Weißen oder gegen die Roten? Es kommt darauf an, wer gerade dort herrscht. Der Muschik hasst jede Ordnung. Er weiß selber nicht, was er will. Triumphieren Sie nicht zu früh. Er weiß besser als Sie, was er will. Aber er will ganz und gar nicht dasselbe wie Sie und ich. Als die Revolution Sie aufstöberte, glaubten Sie, Ihr Traum von einem Stückchen eigener Erde habe sich erfüllt. Aber kaum waren Sie von der alten Knute befreit, da gerieten Sie schon unter die neue Knute. Unter die Macht des Neuen. Des revolutionären Überstaats. Und die schmeckt viel härter. Sie verstehen nichts davon, mein Lieber. Und soweit ich sehe, wollen Sie auch nichts davon verstehen. Sie wollen nicht sehen, wie es ist. Ich will wirklich nicht alles wissen. Die Zeit rechnet nicht mehr mit meiner Person. Und ich rechne nicht mehr mit der Zeit und der Wirklichkeit. Aber gibt es in Russland überhaupt noch eine Wirklichkeit? Ich glaube, man hat sie so erschreckt, dass sie sich verborgen hält. Ich für meine Person will eben glauben, dass das Dorf triumphiert hat und das Leben gedeiht. Wenn auch dies ein Irrtum ist, was soll ich denn machen? Ich muss weiterleben. Ich habe eine Familie. Er starrte zum Fenster hinaus und Castaillet schaute ihm über die Schulter, was es zu sehen gäbe. Es gab Russland zu sehen. Russland, Russland ohne Ende, ohne Ende. Als sich der Zug dem Ural näherte, kam man durch Dörfer, in denen es unruhig war, durch Gegenden, in denen bewaffnete Banden regierten und durch Orte, in denen erst vor kurzem gekämpft worden war. Das Land war noch immer tief verschneit und der Zug fuhr mit stark verminderter Geschwindigkeit und immer neuen Unterbrechungen weiter. Eines Morgens blieb die Lokomotive stecken. Vor einem ausgebrannten Stationsgebäude, an dem man noch den Namen lesen konnte. Man musste sie ausschaufeln. Hinter der Station lag ein vom Schnee verschüttetes Dorf. Niedergebrannt. Der Schnee war schwarz von Ruß. Und im Schnee steckten die verkohlten Balken der Häuser. Hier und da zeigten sich einzelne lebende Wesen. Ist das ganze Dorf verbrannt? Es gibt Schlimmeres als Feuer. Schlimmeres? Strelnikow war hier. Jura schaute sich im Waggon um, ob jemand wisse, wer Strelnikow sei. Aber da rief ein Soldat aus einem anderen Waggon hinüber. Was habt ihr denn verbrochen? Nichts. Gar nichts. Es war das Nachbardorf. Sie haben ihre Pferde nicht hergegeben. Es sind Tataren, die sich nicht von ihren Pferden trennen können. Sie haben sich dem Mobilmachungsbefehl widersetzt. Aber uns hat's erwischt. Man hat euch zusammengeschossen? Das siehst du doch. Strelnikow war hier. Mit dem Panzerzug. 2 Tage später änderte sich die Gegend. Die Ebene war zu Ende. Hügel und Berge schoben sich an den Zug heran. Der Wind sprang um. Südwind kam auf. Und während Jura Schivago die Tage verschlief, schmolz der Frühling die ungeheuren Massen des Schnees. Zuerst fing der Schnee von innen an aufzutauen, lautlos und unsichtbar. Unter der schmelzenden Schneefläche begann das Wasser zu rinnen und zu singen. Von allen Hügeln floss es herab, füllte Teiche und Seen und breitete sich über weite Flächen aus. Die Wälder hallten wieder von seinem tausendstimmigen Rauschen und Murmeln. Bis zu den Wolken hinauf war alles mit Wasser erfüllt. Der Frühling stieg dem Himmel zu Kopfe. Er trübte sich ein und bedeckte sich mit Nebel. Wolkenschwaden zogen über die Wälder hin. Es regnete in warmen Schauern, die nach Erde und Schweiß rochen, und der Schnee versiegte. Je näher man dem Bergbaugebiet kam, desto dichter war die Gegend bevölkert. Der Zug hielt auf kleinen Stationen und Leute stiegen aus und ein. Aus den Gesprächen der Ortsansässigen, die in den letzten 3 Tagen den Zug auf kurzen Strecken benutzt hatten, ging hervor, dass die Weißen das Land im Norden besetzt hielten. Es hieß, dass sie Juratjeno schon erobert hätten. Jura sagte den Seinen kein Wort von dem, was er erfahren hatte. Aber mitten in der Nacht weckte ihn sein Schwiegervater. Du wolltest mit mir sprechen? Ich? Du sagtest heute Morgen, ich muss mit ihnen sprechen. Ja. Ich muss mit ihnen sprechen. In ein paar Tagen sind wir in Juratjeno. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Aber über einige Dinge müssen wir uns klar werden. Ich rede hier nicht von unseren Überzeugungen. Wir kennen uns gut genug. Tonja, Sie und ich, wir haben eine gemeinsame Welt und wir unterscheiden uns nur durch die Art, wie wir diese Welt sehen. Aber davon wollte ich nicht reden. Ich wollte etwas anderes sagen. Wir müssen uns darüber klar werden, wie wir uns unter gewissen Umständen verhalten wollen, damit wir uns später voreinander nicht zu schämen brauchen. Ich verstehe dich, Jura. Es ist gut, dass du davon redest. Und ich will dir nur etwas sagen. Erinnerst du dich noch, als du mit dem Extrablatt nach Hause kamst? Die Revolution war ausgebrochen. Weißt du noch, wie endgültig und einmalig das alles war? Und diese Geradlinigkeit hatte etwas Verführerisches. Aber diese Dinge behalten ihre Reinheit nur bis zum Tage der Proklamation. Die Philosophie der Revolution ist mir fremd, aber ihre Macht ist mir zuwider. Sie richtet uns zugrunde. Tonja fragt, ob wir noch rechtzeitig kommen, um die Gemüseäcker zu bestellen. Was soll ich ihr antworten? Ich kenne die hiesigen Verhältnisse nicht. Der Sommer ist zu kurz. Kann hier überhaupt etwas reifen? Aber sind wir denn nur in dieses ferne Land gereist, um unseren Gemüsegarten zu bestellen? Nein. Wir sind hierher gefahren, weil wir überleben wollten, weiter vegetieren wollen, wie unsere ganze Epoche es tut. Wir haben ein Stück Land geerbt, vor Jahren, und jetzt versuchen wir nicht, unser Eigentum wiederherzustellen, sondern wir wollen aus seiner Zerstörung Nutzen ziehen. Es muss da noch eine Fabrik geben. Vielleicht steht sie noch. Sie gehört uns. Aber selbst wenn man mich dafür am Leben ließe, wenn ich diese alte Fabrik leitete, so würde ich es doch nicht tun. Es wäre genauso ein Rückfall in die Barbarei, wie wenn man plötzlich wieder nackt herumliefe oder das Alphabet vergäße. Nein, die Geschichte des Eigentums ist zu Ende. Wir Gromekos haben die Leidenschaft des Geldverdienens schon lange verloren. Die Leidenschaft, am Leben zu sein, vielleicht auch. Das Gespräch blieb stecken und lange Zeit schwiegen sie. In der Morgendämmerung hielt der Zug. Jura ließ sich leise von der Bank heruntergleiten. Dann schob er die Wagentür ein wenig auf und sah hinaus. Nebel. Eine feuchte Hand streifte sein Gesicht. Es war ein Gefühl, wie wenn man im Keller in ein Spinnengewebe gerät. Ehe er auf die Gleise hinunterkletterte, lauschte er in die Ferne hinaus. Der Zug hielt auf einem großen Verschiebebahnhof. In der Ferne hörte man ein Geschütz donnern. Er sprang in den Schotter und ging den Bahndamm entlang. Wohin gehst du? Passierschein. Ein Soldat war vor ihm aus dem Nebel aufgetaucht. Was ist das für eine Station? Das geht dich nichts an. Wer bist du? Ich bin ein Arzt aus Moskau. Ich reise mit meiner Familie in diesem Zug. Hier sind meine Papiere. ein Kanonenschuss verhallte. In einer nebligen Rauchwolke war die Sonne aufgegangen, der Dunst hob sich, und plötzlich sah Jura einen breiten Fluss vor sich, der seine kleinen matten Wellen gegen die Bretter einer Anlegebrücke schwappen ließ. Was ist das für ein Fluss? Geht dich nichts an. Komm her. Kamerad, pass auf ihn auf. Ein zweiter Mann war im Dunst aufgetaucht und blieb neben ihnen stehen. Der Soldat ging quer über die Gleise zu einem anderen Zug hin, den Jura jetzt erst stehen sah. Es war ein Panzerzug. Die Lokomotive stand unter Dampf. Dein Glück, dass er dich zum Chef bringen will. Es kann deine Rettung sein. Du musst ihnen nicht böse sein. Sie tun nur ihre Pflicht. Jetzt regiert eben das Volk. Und vielleicht ist es besser so. Da gibt's nichts zu spaßen. Aber er hat sich geirrt. Sie suchen irgendeinen Burschen, irgendeinen Deserteur. Und er glaubt, dass du es bist. Jura erfuhr von dem Mann, dass es der Bahnhof von Juratjino war, auf dem ihr Zug hielt. Er würde auch nicht weiterfahren, meinte der Mann, denn in Juratjino werde noch gekämpft, wenn auch die Weißen schon so gut wie ganz aus der Stadt vertrieben seien. Nach einer Zeit kam der Soldat zurück und führte Jura in den Befehlswagen des Panzerzuges. Jura hatte sich Strelnikows Befehlsstelle ganz anders vorgestellt. Es war ein Salonwagen voll von Offizieren und Stenotypistinnen. Ein Techniker lag auf der Erde und reparierte eine Telefonleitung. Woher kommt nur ihre Seelenruhe? Kanonen dröhnen, Menschen gehen zugrunde, sie selber gehen zugrunde und bringen andere um. Und im Herzen des Mords Schreibmaschinen, Statistiken, Telefonleitungen. Strelnikow war hereingetreten. Er hatte Juras Papiere in der Hand und schaute ihn prüfend an. Das soll er sein? Was für ein Unsinn. Keine Spur von Ähnlichkeit. Diese Dummköpfe. Sie verzeihen, Genosse. Man hat Sie für einen Deserteur gehalten. Die Wache hat sich geirrt. Sie sind frei. Wo ist das Arbeitsbuch des Genossen? Ah ja, hier. Chivago? Dr. Chivago? Ist ein Moskauer Name, nicht wahr? Kommen Sie doch einen Augenblick zu mir. Mein Wagen ist nebenan. Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Wer war dieser Mensch? Es hieß, dass er der Partei nicht angehöre, dass er ein Moskauer sei und nach dem Studium als Lehrer in der Provinz gearbeitet habe. Während des Krieges war er lange Zeit in Gefangenschaft gewesen. Jura starrte ihn an, während er mit ihm über die Gleise ging zu Strelnikows Wagen. Er sagte später zu seiner Frau, »Ich habe niemals einen Menschen gesehen, der eine größere Macht auf mich ausgeübt hätte. Ich musste die ganze Zeit denken, wie kommt es, dass ich ihn nie gesehen habe? Mussten sich unsere Wege nicht kreuzen?« Er ist ein Mensch voller Willenskraft, ein schöner, gut geschnittener Kopf, ein energischer Schritt, lange Beine in hohen Stiefeln. Dieser Mensch ist im Besitz einer Begabung, die ihm vielleicht nicht einmal angeboren ist. Ahmt er jemanden nach? Sie haben ja jetzt alle ihre Vorbilder, Revolutionshelden, Volksvertreter, einer ahmt den anderen nach, aber Strelnikow ist anders als Sie, obwohl er Ihnen ähnlich sieht. Er ist reiner, er hat einen echten Fanatismus, er ist kein Extremist. Er ist nur entschieden das, was er sein will. Überall taucht er wie ein Ungewitter auf, hält Gericht, schnell, hart, bedenkenlos. Und jetzt hat er die Aufgabe, die Weißen hier zurückzuschlagen. Und er hat wieder Erfolg. Sie nennen ihn den Erschießer. Sicherlich weiß er es, aber er kümmert sich nicht darum. Er ist kalt und heiß zugleich. So muss man sein, wenn man sachlich sein will. Was für ein Mensch. Sie hatten sich in Strelnikows Salonwagen niedergesetzt. Chivago? Chivago? Das ist ein Kaufmannsname. Ein Aristokratenname. Sie sind Doktor und Sie wollen nach Varikino. Wie seltsam. Da verlässt einer Moskau und verkriecht sich in Varikino. Wir möchten unbekannt und in einem verborgenen Winkel leben. Ich bin ganz offen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Und es musste ausgerechnet Varikino sein. Wie poetisch. Ich kenne die Gegend. Dort sind die ehemaligen Krügerschen Fabriken. Sind Sie etwa der Erbe? Warum fragen Sie mich das in diesem Ton? Meine Frau ist tatsächlich die Erbin. Ich habe es mir schon gedacht. Aber wenn Sie Sehnsucht nach den Weißen haben, so muss ich Sie enttäuschen. Sie sind zu spät gekommen. Sie machen sich über mich lustig? Mache ich mich lustig? Schauen Sie an, Chivago. Sie sind Arzt. Militärarzt. Und wir befinden uns im Kriege. Ihr Fall geht mich durchaus etwas an. Sie sind ein Deserteur. Die Weißen suchen auch nur Einsamkeit und Stille in den Wäldern, stimmt? Nun, vielleicht suchen die Weißen in den Wäldern noch etwas mehr. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung vorzubringen? Ich bin aus dem Militärdienst entlassen. Ich war verwundet und ich bin als untauglich entlassen worden. Und jetzt werden Sie mir sogleich eine Bescheinigung irgendeines Volkskommissariats vorlegen, worin Sie als wahrhaft sowjetischer Mensch oder wenigstens als mit der Revolution sympathisierend und loyal empfunden werden. Aber wir leben zur Zeit des jüngsten Gerichts, verehrter Herr. Das Schwert und das geflügelte Tier der Apokalypse beherrschen das Feld. Das sind schlechte Zeiten für sympathisierende und loyale Doktoren. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie frei sind. Und ich stehe zu meinem Wort. Es gilt aber nur für dieses eine Mal. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns wieder treffen werden. Dann wird unsere Unterhaltung anders sein. Ich möchte Sie heute schon warnen. Ich weiß, was Sie über mich denken. Und von Ihrem Standpunkt aus haben Sie auch vollkommen recht. Die Diskussion, in die Sie mich hineinziehen wollen, führe ich in Gedanken schon ein ganzes Leben lang mit einem imaginären Ankläger. Und man sollte denken, dass ich Zeit genug gehabt hätte, zu gewissen Schlussfolgerungen zu kommen. Mit zwei Worten ist es allerdings nicht getan. Gestatten Sie mir daher, mich ohne Erklärung zu entfernen, vorausgesetzt, dass ich wirklich frei bin. Wenn nicht, so verfügen Sie über mich. Ich brauche mich vor Ihnen nicht zu rechtfertigen. Das Telefon summte. Strelnikow nahm den Hörer ab. Nach einer Zeit sagte er: Danke, Gurian. Es ist in Ordnung. Und schicken Sie mir einen Mann, der den Doktor zu seinem Waggon zurückbringt. Eine Minute später erschien ein Soldat in der Tür und Jura ging, ohne sich zu verabschieden. Strelnikow trat ans Fenster. Der Nebel hatte sich gelichtet und vor ihm lag Juratjino. Er rechnete sich in Gedanken aus, wie viele Jahre es her war, seit er hier Lehrer gewesen war. Er suchte am Horizont den Stadtbezirk, wo sie gewohnt hatten. Dort drüben. Dort hinter dem Fluss. Ob sie noch dort sind? Wäre es denkbar, dass ich zu ihnen ginge? Jetzt gleich auf der Stelle? Das alles gehört in ein anderes Leben. Zuerst muss ich werden, was ich bin. Muss es ganz werden. Eher habe ich es nicht hinter mir. Eines Tages wird es soweit sein. Aber wann? Aber wann? Sie erreichten das Gut Varikino und der Gutsverwalter nahm sie auf und brachte sie in einem alten Holzhaus unter, das hinter dem Herrenhaus im verwilderten Park gelegen war. Ehe der Sommer vorüber war, hatten sie eine kleine Kartoffelernte im Keller, Rüben, etwas Getreide, so dass sie dem Winter mit einer Zuversicht entgegensahen, die sie seit Jahren nicht mehr gekannt hatten. Als die Ernte eingebracht war und der Schnee zu fallen begann, hatte Jura Schiwago mit einem Male mehr Zeit für sich selber, als er brauchen konnte. Da begann er wieder zu schreiben. Er legte ein Tagebuch an. Im November notierte er: Was für ein Segen, plötzlich Robinson zu sein und sich eine eigene Welt zu bauen. Wir haben geschuftet, wir haben Erde umgegraben, wir haben Bäume gefällt. Vor dem Haus liegt ein riesiger Stapel Brennholz. Und wenn ich in den Keller hinuntersteige durch die Falltür mit einer Kerze, die der Wind ausblasen will, so schlägt mir der Geruch der Kartoffeln und Rüben entgegen, die wir im trockenen Sande gelagert haben. Im Dachboden haben wir Erbsen und Bohnen und ein Geruch nach Gewürzen, Erde und Schnee durchzieht das ganze Haus. Aber was tun wir? Dürfen wir tun, was wir tun? Dürfen wir leben? Unsere Nutznießung der Erde ist ungesetzlich. Sie gehört dem Staat. Und wir haben sie der offiziellen Kontrolle des Staates durch einen eigenmächtigen Eingriff entzogen. Unser Brennholz ist gestohlen. Die Tatsache, dass wir aus der Tasche des Staates nur das nehmen, was Tonjas Großeltern gehört und was der Staat ihr gestohlen hat, ist keine Entschuldigung. Unsere Rettung sind die großen Distanzen, die Entfernung von der Stadt und dass man dort keine Ahnung hat von uns. Aber was ist das für ein Schutz? 4. Dezember. Im Sommer, als wir hier anfingen, war das Leben schwierig. Wir schufteten bis zur Erschöpfung. Jetzt, an den langen Winterabenden, ruhen wir uns aus. Wir sitzen um die Lampe, Tonja näht oder strickt und Alexander Alexandrowitsch oder ich lesen vor. Immer wieder lesen wir Krieg und Frieden, Eugen Onegin, Puschkin, Stendhals Rot und Schwarz. 20. Februar. Ich glaube, Tonja erwartet ein Kind. Sie ist nicht sicher, aber ich bin davon überzeugt. Ihr Gesicht hat sich verändert. Nicht, dass sie hässlicher geworden wäre, aber ihr Äußeres, was sie früher vollkommen beherrschte, entzieht sich auf einmal ihrer Kontrolle. Es wird durch das Zukünftige bestimmt. Es gehört ihr nicht mehr. Sie ist dieser Veränderung ausgeliefert. Sie hat keine Macht mehr über die eigene Person. Wir haben uns immer nahe gestanden, Tonja und ich. Aber dieses eine Jahr hat uns noch enger miteinander verbunden. Und jetzt liegt über ihr der Abglanz der Einsamkeit, der Verlassenheit. Sie ist der Macht ausgeliefert, die in ihr wirkt. Den Müttern großer Menschen muss diese Empfindung vertraut sein. Doch in einem höheren Sinne haben alle Mütter große Menschen zur Welt gebracht. Und wenn das Leben sie später enttäuschte und sie das Leben enttäuschten, es ist nicht die Schuld der Mütter. Anfang März. Ich bin erkältet und habe Fieber. Den ganzen Tag spüre ich etwas wie einen Klumpen in der Kehle, der mir den Atem beengt. Es steht nicht gut um mich. Es ist die Aorta. Ist es möglich, dass ich die alte Herzkrankheit meiner Mutter geerbt habe? So früh? Ich schlafe schlecht und ich habe unsinnige Träume, die mich bis in den Tag hinein verfolgen, obgleich ich nicht mehr weiß, was ich geträumt habe. Nur eins weiß ich noch. Ich hörte heute Nacht eine Stimme, deren Widerhall den ganzen Traum erfüllt hat. Ich überlegte den ganzen Tag, wessen Stimme es war. Es war eine Frauenstimme. Und in Gedanken bin ich alle Frauen durchgegangen, die ich kenne, um die Besitzerin der warmen, sanften, dunklen Stimme zu finden, die ich gehört hatte. Vergebens. Ich versuchte, sie zu vergessen. Steht Tonja zwischen mir und der Stimme, die ich nicht wiedererkenne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts. Ende März 1919. Mein Bruder war 2 Wochen bei uns. Woher kommst du? Wie kommst du hierher? Er wich allen Fragen aus. Er lächelte nur und jetzt ist er wieder verschwunden, als habe ihn der Erdboden verschluckt. Aber er muss sehr einflussreich sein. Denn plötzlich bringt uns der Gutsverwalter Dinge, die ihm zugeschickt werden und die es gar nicht mehr gibt. Sogar Petroleum für unsere Lampe haben wir wieder. Woher bezieht er seine Macht? Was tut er in Wirklichkeit? Woher kommt er? Schon zum zweiten Male bricht er überraschend in mein Leben ein als guter Retter, der unsere Schwierigkeiten löst. Hier endeten die Eintragungen in Jura Schivagos Tagebuch. Er hat sie niemals fortgesetzt. Im April, als die Schneeschmelze einsetzte, ritt Jura oft in die Stadt, um in der Bibliothek zu lesen und zu arbeiten. Gegen Abend kehrte er nach Varikino zurück. Als er zum dritten Male kam, spürte er sofort beim Betreten des Lesesaals, dass etwas geschehen war. Etwas hatte sich verändert. Er trat an den Tisch der Bibliothekarin, ließ sich seine Bücher geben, suchte sich einen Platz und begann zu lesen. Als er nach einiger Zeit die Augen hob, sah er an der anderen Seite des Saales Lara Antipova sitzen. Er sah sie von der Seite. Sie unterhielt sich mit der Bibliothekarin, sie lächelte. Ein Gefühl unentrinnbarer Befangenheit, das er immer in ihrer Gegenwart empfunden hatte, hielt ihn an seinem Platz zurück. Er zwang sich, weiterzulesen. Auch sie las jetzt. Sie hielt den Kopf ein wenig schief. Ab und zu schien sie über etwas nachzudenken. Dann schrieb sie mit raschen, weiten Bleistiftzügen Notizen und Auszüge in ein Heft. Sie will nicht schön sein. Sie legt keinen Wert darauf, zu gefallen. Will sie sich eigentlich dafür bestrafen, dass sie so schön ist? Und Ihre Stimme? Sie hat etwas gesagt, als die Bibliothekarin neben ihr stand. Und ihre Stimme? Und plötzlich wusste er, dass es ihre Stimme gewesen war, die er in der Nacht gehört hatte. Das bestürzte ihn und er legte den Kopf in die Hände. Als er nach einer langen Weile wieder aufschaute, war sie gegangen. Er stand auf und ging zu dem Platz hin, auf dem sie gesessen hatte. Auf dem Tisch lagen noch ihre Bücher und auf den Büchern sah Jura einen Zettel, auf den sich Lara einige Bestellungen notiert hatte. Ihr Name stand darunter und ihre Adresse: Kaufhausstraße im Haus mit den Figuren. Es war an einem kalten, stürmischen Tage Anfang Mai, als Jura in die Stadt zurückkehrte. Er machte einige Besorgungen und wollte gerade in die Bibliothek zurückkehren, als ihm ein Straßenschild in die Augen fiel. Kaufhausstraße stand auf dem Schild. Er senkte den Kopf, schloss die Augen und horchte in sich hinein. Aber da gab es nur Schweigen. Und langsam begann er, die Straße hinunterzugehen. Das Haus machte einen merkwürdigen Eindruck auf ihn. Das obere Stockwerk war mit großen Karyatiden geschmückt, die eine hölzerne Galerie trugen. Die Haustür war verschlossen, er ging einige Schritte weiter und trat in den Hof. Ein Windstoß kam ihm zuvor und wirbelte Erde, Staub und verblichene Blätter in die Höhe. Die Hühner im Hofe liefen schreiend auseinander. Als sich die Wolke auflöste, sah er Lara am Brunnen stehen. Sie stand da, das Tragejoch über den Schultern, mit zwei gefüllten Wassereimern, und starrte ihn an. Jura Jivago. Larissa. Wie kommen Sie hierher? Setzen Sie die Eimer ab, ich trage sie Ihnen hinauf. Nein. Ich gebe nie etwas auf, was ich angefangen habe. Aber kommen Sie mit, wenn ich es bin, die Sie besuchen wollten. Wer sollte es sonst sein? Ach, wer kennt sich mit Ihnen aus? Bitte lassen Sie mich trotzdem die Eimer tragen. Sie arbeiten, ich kann nicht mit leeren Händen daneben stehen. Nein. Sie können nicht mit leeren Händen neben mir stehen. Sie sind jetzt schon länger als ein Jahr hier und haben noch nicht einmal die Zeit gefunden, mich aufzusuchen. Da wollen Sie wirklich behaupten, Sie könnten nicht mit leeren Händen neben mir stehen? Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Die Welt ist von Gerüchten erfüllt. Außerdem habe ich Sie in der Bibliothek gesehen. Und Sie gaben sich nicht zu erkennen? Sie gaben sich nicht zu erkennen. Was ist das für ein Satz, Jura Jivago? Soll ich Ihnen etwa glauben, dass Sie mich in der Bibliothek nicht gesehen haben? Doch Sie gaben sich nicht zu erkennen. Jura Jivago. Jura Jivago ritt nach Hause. Er war den Weg von Juratino nach Varicchino schon 100 Mal geritten. Er kannte den Weg so gut, dass er ihn nicht mehr bemerkte. Es war 2 Monate her, seit er nach einem seiner Ritte in die Stadt nicht nach Hause zurückgekehrt, sondern bei Larissa geblieben war. Er sagte Tonja, am nächsten Tage seine Arbeit in der Bibliothek habe ihn aufgehalten und er habe in einem Gasthof übernachtet. Er hatte Tonja betrogen. Als er sie belog, betrug er sie zum zweiten Mal und unwiderruflich. Er liebte Tonja. Er hätte alles hingegeben für den Frieden ihrer Seele. Er war bereit, mit allen seinen Kräften für ihre Ehre einzustehen. Nun war er selbst ihr Beleidiger. Er fühlte sich wie ein geheimer Verbrecher und Tonjas Ahnungslosigkeit peinigte ihn. Hatte er Tonja verraten? Hatte er ihr Lara vorgezogen? Nein, er hatte niemanden erwählt. Es war ihm geschehen. Es war ihm und Lara geschehen. Das war es. Jetzt ritt er heim. Er hatte beschlossen, den Knoten zu zerhauen und Tonja alles zu gestehen. Aber je weiter er vordrang im Walde auf dem Wege nach Hause, desto dunkler wurde es in seinem Herzen. Er hatte sich heute von Lara getrennt, für alle Zeit. Lara hatte ihm keine Szene gemacht. Sie hatte ihn angehört und Tränen, die sie nicht fühlte, liefen über ihre Wangen. Tu, was richtig ist. Rechne nicht mit mir. Ich werde schon durchkommen. Sie wusste nicht, dass sie weinte und wischte ihre Tränen nicht ab. Jura ritt. Er hatte noch eine Stunde Wegs vor sich. Die Sonne ging unter. Im Walde roch es nach feuchtem Laub, wie in einer Badestube. In der Luft standen Mückenschwärme und summten, eingehüllt in einen grellen Ton. Plötzlich durchfuhr es Jura. Muss es heute sein? Ich werde es ihr sagen. Aber muss es heute sein? Tonja weiß nichts. Und es ist noch nicht zu spät, dieses Gespräch zu verschieben, von dem niemand weiß, wie es enden wird. Ich kann noch einmal in die Stadt reiten. Ich kann noch einmal mit Lara sprechen. Ich kann so lange mit ihr sprechen, bis sie nicht mehr weint. Schon der Gedanke, dass er Lara noch einmal sehen würde, machte Jura vor Freude fast wahnsinnig. Sein Herz schlug heftig. Mit einem Male sah er sie wieder vor seinen Augen. Und sie, die schon so weit weg gewesen war, kam wieder auf ihn zu. Er sah sich auf dem Wege zu ihr, die Vorstadtstraßen hinab. Die Erregung nahm ihm den Atem. Dort wohnte sie, unter dem weißen Himmel, der sich am Abend aufklärte. Noch einmal würde er in den Hof treten, noch einmal würde sie ihn bei der Hand nehmen und sie würden im Dunkeln sitzen, wie sie so viele Male im Dunkeln gesessen hatten. Im Dunkeln, wie damals, als sie ihn das erste Mal in ihr Haus geführt hatte. Geben Sie mir die Hand. Es ist dunkel im Korridor. Es ist wie ein Labyrinth bei Ihnen. Es ist nicht meine Wohnung. Sie stand leer und ich habe sie mir eben genommen. Ich weiß nicht einmal, wem sie gehört. Jetzt nach rechts. Hier ist meine Tür. In ihrem Zimmer war Jura ans Fenster getreten und hatte hinausgeschaut. Zu seiner Überraschung bot sich ihm derselbe Blick, wie er ihn am Morgen seiner Ankunft in Juratino aus dem Zugfenster gesehen hatte. Und das war das Erste, wovon er Lara erzählte. Vom Fluss, der im Nebel vor ihm aufgetaucht war, von seiner Verhaftung und seinem Gespräch mit Strelnikov. Als er Strelnikovs Namen nannte, sah Lara ihn überrascht an. Sie errötete, dann lächelte sie ungläubig. Sie haben Strelnikov gesehen? Was für ein Zufall. Er hat Ihnen gefallen. Ja, er hat mir gefallen. Er hätte mich abweisen können. Er hätte alles mit mir machen können. Wir waren durch Gegenden gekommen, durch die er vor uns gezogen war, in denen er gewütet hatte mit Erschießungen und Zerstörungen. Ich erwartete, einen Barbaren zu sehen, einen von der Revolution besessenen Würgengel. Er war weder das eine noch das andere. Es ist gut, wenn ein Mensch anders ist als die Vorstellung, die man von ihm hat. Denn wenn er nur noch als Typus angesehen werden kann, so ist er verdammt. Er soll keiner Partei angehören. Das habe ich auch gehört. Er hatte ein tragisches Schicksal. Das nimmt mich für ihn ein. Er wird sühnen müssen, was er angerichtet hat. Diese Revolutionäre sind aber nicht durch ihre Untaten so fürchterlich, sondern weil sie Maschinen geworden sind. Lokomotiven, die aus dem Gleise gesprungen sind, als man sie sich selbst überließ. Ich kenne sein Geheimnis nicht, aber ich bin sicher, dass er eines hat. Sein Bündnis mit den Bolschewiki ist ein reiner Zufall. Und er wird ein schlimmes Ende nehmen. Sie werden ihn dulden, solange sie ihn brauchen, aber danach werden sie ihn ohne Erbarmen fallen lassen und vernichten. Glauben Sie wirklich? Bestimmt. Sie haben es mit vielen Ihrer Generäle so gemacht. Gibt es für ihn keine Rettung? Könnte er nicht fliehen? Wohin denn, Larissa? Flucht! Ah, das war früher möglich unter dem Zaren. Aber versuchen Sie es jetzt einmal. Sie haben die Revolution früher weniger hart beurteilt, Jura Zhivago. Sie haben recht, Larissa. Aber sie hat alle ihre Grenzen überschritten. Sie hätte zu einem Ergebnis kommen müssen. Aber es hat sich nun herausgestellt, dass die Führer der Revolution nicht so sehr lieben wie das Chaos. Sie wollen nicht vom Brot leben, wie jeder Mann. Sie wollen die Erdkugel umbauen. Sie wollen nichts als eine neue Welt und den Übergang zu einer neuen Welt. Etwas anderes haben sie nicht gelernt. Und wissen Sie, weshalb sie sich mit allen ihren ewigen Vorbereitungen vergeblich abmühen werden? Weil sie keine wirklichen Fähigkeiten besitzen. Weil es ihnen an Begabung fehlt. Begabung? Wozu? Der Mensch wird geboren, um zu leben und nicht, um sich aufs Leben vorzubereiten. Aber anstelle des Lebens haben sie eine dürftige Harlekinade gesetzt, eine Fiktion, die mir vorkommt wie die Flucht der tschechischen Gymnasiasten nach Amerika. Ein 8-jähriges Mädchen mit Zöpfen war ins Zimmer getreten. Sie stand an der Tür und lächelte Jura mit schmalen, ein wenig schräg geschnittenen Augen an. Das ist meine Tochter. Komm her, Katjenka. Ich werde unseren Gast bitten, bei uns zum Essen zu bleiben. Geh jetzt. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Ich kann nicht bleiben, Lara Antipova. Nicht einmal eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde, natürlich. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen, Jura Zhivago. Sie wissen nicht, wer Stelnikov ist. Ich sagte Ihnen schon, dass ich sein Geheimnis nicht kenne. Er heißt in Wirklichkeit Patulja Antipov. Lara! Er ist mein Mann. Er ist es, den ich an der Front gesucht habe, an dessen Tod ich nie habe glauben können. Ich habe ihn gesehen, Lara. Was kann es zwischen Ihnen Gemeinsames geben? Es ist trotzdem die Wahrheit, Jura Zhivago. Ich bin Stelnikovs Frau. Katjenka ist stolz auf ihren Vater. Stelnikov ist ja nur ein Deckname, wie ihn viele Revolutionäre haben. Als er Juratino eroberte, hat er die Stadt bombardiert. Er wusste, dass wir hier sind. Aber er hat sich nicht ein einziges Mal nach uns erkundigt. Das war seine Pflicht. Er darf sein Geheimnis nicht preisgeben. Ich begreife nur nicht, wie es möglich ist, sich an diese Pflicht zu halten. Es geht über meine Vernunft. Es ist nicht menschlich. Es ist eine Art von römischer Bürgertugend und das Mysterium unserer Epoche. Aber ich sehe schon, ich bin dabei, unter Ihren Einfluss zu geraten, Jura Zhivago. Das darf nicht sein. Wir sind keine Gesinnungsgenossen. Das Unbegreifliche begreifen wir zwar auf die gleiche Weise, Sie und ich, aber wir müssen unsere Positionen aufrechterhalten. Wo ist Strelnikov jetzt? In Sibirien. Sie haben recht, Jura. Auch ich glaube, dass er in Gefahr ist. Ich zittere um ihn. Er ist an der Front und bringt den Weißen eine Niederlage nach der anderen bei. Als er hier war, und er war lange hier, er wohnte die ganze Zeit in seinem Eisenbahnwaggon, wünschte ich mir so sehr, ihn einmal zu sehen. Ach, Jura, leiden wir nicht. Leiden wir nicht. Unsere Liebe kommt aus dem Kopf und nicht aus dem Herzen, und sie schmeckt unaufrichtig. Es ist so seltsam, dass die gleichen Menschen, die die Menschheit befreien wollten, so hilflos sind, wenn es darum geht, sich selber zu befreien. Von der Treue, von den überlebten und vorsintflutlichen Begriffen, die ihre Bedeutung längst eingebüßt haben. Ich bin nach Juratino gekommen, um Pascha zu sehen. Aber ich bin an seinem Adjutanten gescheitert. Ich habe ihm meinen Namen nicht gesagt. Der Adjutant wusste nicht, dass ich Stelnikovs Frau bin. Aber was hätte es auch geholfen, wenn ich es ihm gesagt hätte? Kommt es denn jetzt noch auf Frauen an? Was ist denn ein Mensch noch neben der Weltrevolution, neben dem Weltproletariat? Nichts, nichts! Der Adjutant fragte mich, was ich wollte. Ich sagte, ich hätte eine persönliche Bitte an Stelnikov. Da war die Sache entschieden. Jura, glauben Sie nicht, dass Pascha mich verabscheut, dass er aufgehört hat, Katjenka und mich zu lieben. Ich kenne ihn. Er hat sich das alles ausgedacht, weil er uns zu sehr liebt. Er ist seiner Liebe nicht gewachsen. Er will uns seine Lorbeeren zu Füßen legen. Er will uns blenden. Er will uns unsterblich machen. Ach, er ist ein solches Kind. Mit ihm verglichen sind wir so alt wie die ersten Menschen, Sie und ich. Er wird uns niemals erkennen. Und wir werden ihn niemals einholen. Wir sind zueinander verurteilt. Sind wir verurteilt, Lara? Wer sind es, Jura Zhivago? Jura näherte sich dem Ende des Waldes. Sein Pferd trabte, er wusste es nicht. Er liebte Lara. Er wollte sie wiedersehen und er würde sie wiedersehen, das wusste er jetzt. Eine Welle von Glück lief über sein Herz hin. Er ließ die Zügel fahren, er neigte sich vor, umhalste das Pferd und verbarg sein Gesicht in der Mähne. Das Pferd, das die Umarmung als eine Ermunterung auffasste, fiel in Galopp. In diesem Augenblick fiel ein Schuss. Der Doktor fuhr hoch, griff in die Zügel. Das Pferd machte einen Satz zur Seite und bäumte sich auf. Vor ihnen gabelte sich der Weg und auf der Kreuzung standen drei bewaffnete Reiter. Halt, Genosse Zhivago! Wenn Sie gehorchen, wird Ihnen nichts geschehen, andernfalls schießen wir. Wir haben den Feldscher unserer Abteilung verloren. Sie sind Arzt. Steigen Sie vom Pferd und geben Sie uns die Zügel. Ich erinnere Sie noch einmal daran, wenn Sie den Versuch machen zu fliehen, schießen wir. Gehören Sie zu Strelnikows Armee? Nein, wir gehören zu den Roten Partisanen. Jura Zhivago war seit 2 Jahren Gefangener der Roten Partisanen. Die Grenzen seiner Gefangenschaft waren recht weit gesteckt, niemand bewachte ihn. Das Partisanenheer war die ganze Zeit über in Bewegung und Jura machte alle ihre Übergänge mit. Sie gerieten tief nach Sibirien hinein. Wenn das Heer durch dicht besiedeltes Gebiet zog, so gab es eine militärische Ordnung auf, mischte sich unter das Volk und verband sich mit ihm. Juras Gefangenschaft unterschied sich in nichts von all den anderen Arten der Unfreiheit, die das Leben belasten und die manchmal wie Traum und Einbildung sind. 3-mal hatte er versucht zu entfliehen, 3-mal war er wieder eingefangen worden. Man legte ihm die Fluchtversuche nicht zur Last. Man brauchte ihn und man wusste, dass er es nicht wieder versuchen würde. Es war damals die Zeit, als die Partisanen in ununterbrochener Bewegung nach Osten vordrangen. Manchmal war es wie ein Angriff, wenn aber die Weißen sie einkesselten, so wurde der Marsch nach Osten zum Rückzug. Angriff und Rückzug gingen in die gleiche Richtung. Der Doktor hatte viel Arbeit. Im Winter gab es Flecktyphus, im Sommer Dysenterie. Dazu kamen die vielen Verwundeten. Trotz vieler Misserfolge und Schlappen wurden die Reihen der Partisanen ununterbrochen aufgefüllt durch neu hinzukommende Aufständische, aber auch durch Überläufer vom Feinde. Jura nahm an den Kämpfen teil. Er trug keine Waffe, bis auf ein Scharmützel, in dem er gezwungen gewesen war, das Schicksal der Partisanen zu teilen und Feuer zu geben. Sie hatten am Rande eines Wäldchens gelegen und die Weißen hatten sie angegriffen. Welle auf Welle stürmte heran. Sie kamen so nah, dass Jura ihre Gesichter unterscheiden konnte. Es waren Knaben und junge Männer aus den bürgerlichen Gesellschaftskreisen Moskaus, Studenten und Gymnasiasten. Jura kannte keinen von ihnen. Aber ihre Gesichter erinnerten ihn an seine Schulkameraden und an Leute, die früher neben ihm im Theater gesessen hatten. Oder Gäste, die in denselben Gesellschaften gewesen waren, die er besucht hatte. Sie gingen einzeln vor, aufrecht und stolz, kühner als die Gardeoffiziere. Sie spielten mit der Gefahr. Sie warfen sich nicht auf den Boden. Sie rannten aufrecht ins Feuer. Und die Kugeln der Partisanen mähten sie nieder wie Gras. Als der Funker, der neben Jura im Gebüsch gelegen hatte, getötet wurde, nahm Jura ihm das Gewehr ab und begann zu schießen. Zum ersten Mal in seinem Leben schoss er. Er schoss nicht auf die Angreifenden, er schoss auf einen Baum, der im Felde stand. Aber 2 oder 3 von den jungen Leuten stürmten vor dem Baum vorbei und er traf sie. Endlich brach der Angriff zusammen, Jura warf das Gewehr weg. Er beugte sich über den Funker, riss ihm das Hemd auf, aber der Funker war tot. Als Jura den Kopf hob, sah er das Amulett, das an einer Schnur auf der Brust des Toten lag. Jura öffnete es. Drin lag ein vergilbtes Stück Papier. Jura entfaltete es. Wer unter dem Schirme des Höchsten wohnet, der flieht nicht den Pfeil, der am Tage flieget, fürchtet nicht den fliegenden Pfeil des Krieges, denn ich bin bei ihm in der Not und ich will ihm helfen. Jura stand mühsam auf. Er sah sich um. Das Feld war von Toten übersät. Warum habe ich getötet? Fragte er sich. Er taumelte auf einen der Knaben zu, die vor dem Baume lagen. Er riss ihm das Hemd auf, aber auch der Knabe war tot. Er trug ein Kreuz an einer Kette auf der Brust, ein Medaillon und ein flaches, goldenes Etui, dessen Deckel eingedrückt war. Jura öffnete es und zog das kleine, zusammengefaltete Papier heraus. Der Anfang des Spruches war vom Blut ausgelöscht. Aber die letzten Zeilen waren noch zu erkennen. Denn ich bin bei ihm in der Not und ich will ihm helfen. Jura warf sich ins Gras. Im Herbst hatten die Partisanen ihr Lager auf einer bewaldeten Anhöhe aufgeschlagen, die auf drei Seiten von einem reißenden Flusse umgeben war. Liveri Averkic, der Anführer des Partisanenheeres, hatte Jura Schivago befohlen, bei ihm in der Erdhütte zu wohnen, denn er konnte nicht schlafen, und Nacht für Nacht quälte er den Doktor mit endlosen Gesprächen. Für mein Leben gern würde ich wissen, was mein hoch zu verehrender Erzeuger, mein Herzenspapa, jetzt tut. Ihr Vater ist Gutsverwalter? Gewiss, gewiss. Gutsverwalter und trotzdem Sozialist, wie er sagte. Liveri, ich habe Ihnen oft schon gesagt, dass ich mich in den verschiedenen Spielarten des Sozialismus schlecht auskenne. Weiß der Teufel, wer Ihr Vater ist. Sie jedenfalls gehören zu denen, die nichts als Unruhe und Unglück über Russland gebracht haben. Dabei sind Sie selber ein Stück russischer Seele, ein Stück Karikatur unserer russischen Seele. Ist das ein Lob oder ein Tadel? Können wir uns nicht morgen darüber unterhalten? Ich bin müde. Sie fehlten gestern wieder bei unserem politischen Schulungskursus, Doktor. Ich stelle bei Ihnen eine Atrophie der sozialen Ader fest. Sie sind nicht besser als die Bauern, die Analphabeten und die Kleinbürger. Dabei sind Sie doch ein belesener Mann. Erklären Sie mir bitte die Zusammenhänge. Das kann ich nicht. Da gibt es keine Zusammenhänge. Wahrscheinlich bin ich zu bedauern. Ergebung ist schlimmer als Hochmut. Sie sollten sich mit dem Programm unserer Kurse vertraut machen. Guter Gott, Liveri Averkic, wie könnte ich hochmütig sein? Alle Achtung vor Ihrer erzieherischen Arbeit. Ich habe Ihre Tagesbefehle gelesen. Ihre Gedanken über die geistige Entwicklung der Soldaten sind mir bekannt. Ich bin entzückt über das, was Sie über das Verhältnis des Roten Kriegers zu seinen Kameraden, zu den Schwachen und Hilflosen, zur Frau, zur Idee von Reinheit und Ehre sagen. Es ist reiner Tolstoi. Ich habe mich früher viel damit beschäftigt. Wie sollte ich jetzt darüber spotten? Na, wir sind weiter als Tolstoi. Tolstoi, das war das Gewissen. Etwas sehr Unzuverlässiges. Wir haben den Marxismus eingeführt. Das Gewissen als Wissenschaft. Wissenschaft? Hören Sie zu, Liveri. Es ist kaum klug, mit Ihnen über solche Sachen zu diskutieren, aber ich will Ihnen trotzdem sagen, der Marxismus zeigt für eine Wissenschaft zu wenig Selbstbeherrschung. Die Wissenschaften sind für gewöhnlich ausgeglichener und gerechter. Sie sind auch objektiver. Ich kenne keine geistige Bewegung, die isolierter und von der Wirklichkeit weiter entfernt wäre als der Marxismus. Die herrschenden Männer kehren der Wirklichkeit den Rücken, um die Legende ihrer Unfehlbarkeit aufrechtzuerhalten. Die Politik sagt mir nichts, aber ich halte nichts von Menschen, denen die Wahrheit gleichgültig ist. Die Idee von der allgemeinen Vervollkommnung, die man seit der Revolution propagiert, lässt mich kalt. Wir sind von der Verwirklichung zu weit entfernt. Für bloße Phrasen ist zu viel Blut gezahlt worden. Ich fürchte, die Ziele rechtfertigen das Mittel nicht. Wenn ich nur etwas höre von der Umgestaltung des Daseins. So können nur Menschen reden, die nichts wissen vom Geiste des Lebens. Für die das Leben nur roher Stoff ist, der bearbeitet werden soll. Aber das Leben ist kein Material. Es ist ein Prinzip, das auch ohne uns seine Gültigkeit hat. Es ist unendlich erhaben über alle Begriffe, die wir, Sie und ich uns von Ihnen bilden. Ich bin trotzdem der Meinung, dass der Besuch unserer Versammlung Ihre Stimmung heben würde, Doktor. Ich weiß schon, warum Sie deprimiert sind. Sie fürchten, dass wir geschlagen werden, nicht wahr? Sie sehen kein Licht, nicht wahr? Aber lassen Sie sich sagen, unsere Misserfolge werden ein Ende haben. Die Weißen werden geschlagen werden. Sie werden sehen, wir siegen. Sie können ganz beruhigt sein. Jura Schivago antwortete ihm nicht, er zuckte nur mit den Schultern. Er verbarg Liveri nicht, dass er ihn satt hatte. Wie hieß das gleich? Jupiter, du zürnst? Folglich bist du im Unrecht. Hören Sie zu, Liveri. Ich bin Ihr Gefangener. Aber ich tue meine Pflicht als Arzt. Sie können der Meinung sein, ich hätte A gesagt. Aber verlassen Sie sich darauf, B werde ich nicht sagen. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Ich weiß, dass ihr die Leuchttürme und Befreier Russlands seid. Dass Russland ohne euch im Elend und in der Ignoranz versunken wäre. Ich sage das ohne alle Ironie. Trotzdem interessiert ihr mich nicht. Ich pfeife auf euch. Ich liebe euch nicht. Und von mir aus könnt ihr allesamt zum Teufel gehen. Ihr gefällt euch in lauter Sprüchen und Redensarten, aber das Wichtigste wisst ihr nicht. Dass man die Liebe nicht erzwingen kann, davon habt ihr keine Ahnung. Schauen Sie mich an. Ich bin ein Arzt und ein Schriftsteller. Was hindert mich, als Arzt und als Schriftsteller meine Arbeit zu tun? Nicht Entbehrungen hindern mich. Nicht das ewige Vagabundieren, sondern eure hochtrabenden Phrasen von der Morgenröte der Zukunft, vom Aufbau einer neuen Welt, von den Leuchten der Menschheit. Im ersten Augenblick dachte ich, welche Fantasie, welcher Schwung. Glauben Sie, dass ich lange gebraucht habe, um dahinter zu kommen, dass es nur Prahlerei und Mangel an Talent ist? Das Wort Kleinbürger hat einen bösen Beigeschmack bekommen. Aber ich bin ein Bürger. Ich liebe Russland. Aber ich liebe es seiner russischen Einfachheit wegen, Puschkins und Tschechows wegen, wegen ihrer scheuen Distanz gegenüber allen großen Worten, mit denen ihr Schindluder treibt. Ihr habt euch daran gewöhnt, diejenigen zu befreien und zu beglücken, die euch gar nicht darum bitten. Ihr glaubt, ich müsste euch segnen und euch danken. Aber in Wahrheit habt ihr mich nur von meiner Familie getrennt, von meiner Arbeit, von allem, wofür ich lebe. Und dafür soll ich euch dankbar sein? Hören Sie zu, Liveri. Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich glaube, Sie können mir diese Bitte erfüllen, ohne sich etwas zu vergeben. Meine Familie wohnt in Varikino. Ich habe gehört, dass die Weißen Varikino eingenommen haben. Ist das wahr? Sagen Sie es mir. Unsinn. Das reine Geschwätz. Lassen Sie mich gehen, Liveri. Ich muss zu meiner Familie. Wenn Sie so gut und großmütig und menschlich sind, wie Sie es in Ihren Tagesbefehlen verkünden, dann lassen Sie mich gehen. Wenn Sie es aber nicht sind, so lassen Sie mich endlich in Ruhe mit Ihrem Geschwätz. Das Recht zu schlafen, wenn ich müde bin, können Sie mir nicht verwehren. Jura drehte sich um und drückte den Kopf in sein Kissen. Liveri schwatzte weiter, aber Jura bemühte sich mit aller Kraft, nicht hinzuhören. Oh Gott, wie ich ihn hasse. Ich werde ihn erschlagen. Eines Tages erschlage ich diesen Schwätzer. Wenige Tage später trat ein Lazarettgehilfe an den Doktor heran. Wir haben einen Mann im Lager. Ich glaube, Sie müssen nach ihm sehen, Doktor. Wer ist es? Pamphil Palitsch. Der Alte? Ich denke, er hat so viel natürliches Klassenbewusstsein. Wie kann er krank sein? Er hat den Verstand verloren. Er denkt, seine Familie könnte den Weißen in die Hand geraten, wenn er stirbt. Und die Weißen würden sie umbringen. Seine Angehörigen sind im Tross. Ich glaube, Sie müssen mit ihm reden. Ich kenne ihn sehr genau. Im Armee-Sowjet sind wir immer aneinander geraten. Er ist immer für Strenge, für Strafen. Fürchtet er sich jetzt selber davor? Der Doktor traf Pamphil Palitsch am Eingang seiner Erdhütte beim Holzhacken. Ich vertreibe mir die Zeit, bis meine Familie hier ist. Ich mache schon alles zurecht. Ja. Glaubst du, dass man dich mit deiner Familie zusammenwohnen lassen wird? Ja, du wirst sie zu sehen bekommen. Aber dass sie hier im Lager wohnen dürfen, halte ich für unmöglich. Hör zu. Man hat mir gesagt, du könntest nicht schlafen. Aber du siehst gut aus. Was ist mit dir? Pamphil Palitsch war ein alter, kräftiger Bauer mit wirren Haaren. Eine starke Knochenbeule auf seiner Stirn machte den Eindruck, als sei um seinen Kopf einmal ein eiserner Reifen geschlagen worden. Sie sagen immer, dass eine Sache rascher erzählt ist, als man sie tut. Das ist nicht wahr. Ich könnte 3 Jahre erzählen. Schau her, Doktor. Wir haben zusammengelebt, ich und meine Frau. Die Kinder kamen zur Welt. Sie hielt das Haus in Ordnung. Ich war zufrieden mit meiner Landarbeit. Aber dann steckten sie mich unter die Soldaten. Und als der Krieg losging, steckten sie mich in den Krieg. Was soll ich davon erzählen, Doktor? Du hast den Krieg erlebt. Wie die Revolution kam, habe ich die Augen aufgemacht. Wir haben alle die Augen aufgemacht, als wir sahen, dass nicht die Deutschen unsere Feinde waren, sondern der Zar, unsere eigenen Leute. Da sind wir nach Hause, weg von der Front, nach Hause und sind auf die Bürger losgegangen. Auf die Bürger und so weiter. Du weißt das alles selber, Doktor. Bürgerkrieg und so weiter. Ich bin zu den Partisanen. Und jetzt gibt es die Weißen. Das weißt du. Die Kosaken, die Studenten, die Interventionisten. Du weißt das. Unsere Sache steht schlecht. Unsere Sache ist keinen Schuss Pulver wert. Was wollen Sie denn von uns? Ich frage dich, was wollen Sie denn von uns? Sie werden meine Frau foltern und die Kinder werden Sie foltern und Ihnen die Gelenke brechen. Da soll einer schlafen, Doktor. Schläfst du, Doktor? Ach, du bist ein Kauz. Jahrelang hast du deine Frau nicht gesehen, aber jetzt, wo sie mit dem Tross kommt, siehst du nichts, als dass sie gefoltert wird. Ja, von mir ist gar nicht die Rede. Mich erwischt es. Ich kann aber meine Familie doch nicht mitnehmen. Sie werden sie foltern. Du siehst Gespenster. Gespenster? Ich habe dir noch nicht alles gesagt. Ich will dir alles sagen. Ins Gesicht hinein. Du bist doch einer, nicht? Du bist doch einer aus Moskau. Ich habe viele von euch umgebracht. Ich weiß weder die Namen noch die Zahlen. Das habe ich alles vergessen. Nur einen, den habe ich nicht vergessen. Ich habe ihn so geschlagen, dass ich es nicht vergessen kann. Wir haben ihn umgebracht. Aber warum haben wir ihn umgebracht? Warum haben wir ihn umgebracht, Doktor? Ich frage dich, hä? Wir hatten gemeutert. Das ist wahr. Es war 1917 unter Kerensky. Wir waren davongelaufen und da schickten sie uns so einen Jungen, der sich vor uns hinstellte. Bis zum siegreichen Ende, schrie er. Er war auf eine Wassertonne gesprungen und da steht er und fuchtelt in der Luft rum und schreit immer, bis zum siegreichen Ende. Aber plötzlich dreht sich der Deckel, auf dem er steht, und plumps, wir hatten die Gewehre in den Händen und haben uns totgelacht. Und zum Spaß. Es war in der Stadt Melusejewo. Und die Station hieß Biryutschi, stimmt's? Hab's vergessen. Ihr habt mit den Bauern zusammen gemeutert, nicht wahr? Weiß nicht mehr. Und Hinz hieß der Kommissar, stimmt's? Hab's vergessen. Als der Herbst kam, sah Jura den Bauern wieder. Pamfil Palitsch hauste mit seiner Familie zusammen in der Erdhütte. Die Frau und die Kinder hatten den ganzen Sommer auf der Flucht zugebracht, auf offenen Straßen, unter freiem Himmel. Die Kinder waren noch zu klein, um die Spuren des Überstandenen zu zeigen. Sie waren nur schrecklich mager. Aber das Gesicht ihrer Mutter war wie ausgeleert. Pamphil liebte sie, er liebte sie maßlos. Und mit einer Geduld und Geschicklichkeit, die den Doktor verblüfften, schnitzte er ihnen mit der Ecke seines scharfen Beiles Spielzeug. Häschen, Bären, Hühner, Eichhörnchen. Als der Winter begann, kam es zu Kämpfen an den westlichen Grenzen der Taiga. Das Getöse der Schlachten erreichte das Lager kaum, aber eines Tages hallten im Wald Schüsse. Sie folgten hart aufeinander in nächster Nähe. Ein unbeschreiblicher Tumult entstand zwischen den Erdhütten. Alle machten sich kampfbereit, aber es stellte sich heraus, dass es ein blinder Alarm gewesen war. Ein einziger Mann war im Walde aufgetaucht, am Boden kriechend, und jetzt umstanden ihn die Leute, und er lag auf der Erde und war verstümmelt und blutüberströmt. Er atmete noch. Der rechte Arm und das linke Bein waren ihm abgehauen. Es war unbegreiflich, wie er bis hierher hatte kriechen können. Die Stümpfe des abgehauenen Armes und auch des Beines waren ihm auf den Rücken gebunden und zwischen den blutigen Klumpen steckte ein Brett, auf dem stand, man habe ihn aus Rache verstümmelt und als Vergeltung für die Bestialitäten, die sich die Partisanen hätten zu Schulden kommen lassen. Am Ende hieß es, sie würden alle verstümmelt werden, wenn sie sich nicht bis zu einem bestimmten Termin den Weißen ergeben hätten. Der Mann war eine Woche lang in den Händen der Weißen gewesen. Sie hatten ihn zum Tode verurteilt, aber dann hatten sie ihn begnadigt und ihn verstümmelt. Sie hatten ihn zum Waldrande getragen und mit Schüssen ins Dickicht getrieben. Sie sind durchgebrochen. Sie haben keine lebende Stelle an mir gelassen, diese Hunde. Sie kochen Eisen aus Menschen. Man wird am Genick gepackt und in einen Käfig gesperrt. Und da sind schon 40 drin in dem Käfig. Und dann öffnet sich der Käfig und sie holen sich ein wie beim Hühnerschlacht. Und der eine wird gehängt und der andere wird erschossen und der dritte. Das war es, was die Umstehenden verstanden. Es kam undeutlich aus seinem Munde und zwischen den Worten kam Blut. Als er gestorben war, nahmen sie ihre Mützen ab und schlugen das Kreuz. Am Abend verbreitete sich eine andere, noch schrecklichere Nachricht im Lager. Pamphil Palitsch hatte seine Frau und seine Kinder erschlagen. Um sie zu retten, hatte er sie erschlagen. Mit demselben Beil, mit dem er ihnen die Hühnchen und die Häschen geschnitzt hatte. Jetzt saß er vor seiner Hütte und lächelte stumpf vor sich hin. Alle wichen vor ihm zurück, Stimmen wurden laut, man solle Gericht über ihn halten, aber sie fanden keinen Widerhall. Im Morgengrauen verschwand er aus dem Lager wie ein Tier, das vor sich selber davonläuft. In der nächsten Nacht stieß der Doktor auf den Partisanenführer. Sie sind's. Lange nicht gesehen. Übernachten Sie bei mir. Ich habe eine Nachricht für Sie. Sie gingen zu Liveris Erdhütte. Sie haben Nachrichten? Aus Varikino? Essen Sie erst. Hier, wollen Sie kein Fleisch? Nein. Das ist ganz falsch, man muss essen. Er schnitt sich ein Stück Fleisch ab und begann zu kauen. Hören Sie zu, Doktor. Koltschak ist geschlagen, auf allen Fronten. Die Weißen sind auf allen Fronten erledigt. Was habe ich gesagt? Wir siegen, habe ich gesagt. Sie haben immer Trübsal geblasen. Wann hätte ich je Trübsal geblasen? Sie immer. Immer. Besonders im Herbst. Staunen Sie nicht über meine Beleuchtung. Wir haben kein Öl mehr. Ich habe mir Holzspäne machen lassen. Man hat nur andauernd zu tun, die Späne brennen zu schnell ab. Was wissen Sie von meinen Angehörigen? Nichts, gar nichts. Der Bürgerkrieg ist zu Ende, genügt Ihnen das nicht? Warum freuen Sie sich nicht? Wo ist meine Familie, Mensch? In Varikino ist niemand mehr. Das Gutshaus steht leer. Das kann Ihr Glück sein, Doktor. Und was ist in Juratino los? Was soll los sein? Die Weißen sind auf dem Rückzug. Vielleicht ziehen sie durch, Juratino. Aber sie sind auf dem Rückzug. Wohin wollen Sie? Entschuldigen Sie mich, Liveri. Ich muss einen Augenblick hinaus. Der Qualm. Ich muss an die Luft. Die Schneeschuhe, einen Beutel mit Zwieback und alles Notwendige für eine Flucht hatte er längst zusammen. Er hatte alles im Schnee vergraben, hinter dem Lager, unter einer großen Weißtanne. Die Nacht war klar, es war Vollmond. Er schlich sich zwischen den Schneewehen hindurch. Halt! Ich schieße! Bist du verrückt? Kennst du mich denn nicht? Ach, du bist Doktor? Aber so lasse ich dich nicht durch. Also, rotes Sibirien, fort mit den Interventionisten. Jetzt kannst du gehen. Wo wollen Sie hin? Sind es Kranke? Der Posten sah ihm nach. Die Nacht war klar. Er ging durch Schnee und Mond hin in die Tega hinein. Unter der Tanne grub er seine Sachen aus. Er verließ das Lager und verschwand im Schnee. An der Front des Hauses mit den Figuren in der Kaufmannsstraße klebten Plakate und Verordnungen. Zur Kenntnis der Bevölkerung. Arbeitsbücher für Bemittelte werden gegen 50 Rubel per Stück in der Verkaufsstelle des Juratino-Sowjets, Straße des Roten Oktober, ehemals Generalgouvernementsstraße Nummer 5, Zimmer 137, abgegeben. Zur Kenntnis der Bevölkerung. Wer Lebensmittel hortet und der Versorgung der Werktätigen entzieht, wird standrechtlich erschossen. Zur Kenntnis der Bevölkerung. Wer eine Waffe trägt ohne Genehmigung, wird erschossen. Einer Gruppe von Lesenden schloss sich ein abgemagerter, verwilderter Mensch an. Er hatte einen Beutel über der Schulter und trug einen Stock. Sein langes, ungeschorenes Haar war dunkel, aber der Bart, der sein Gesicht umgab, war ergraut. Er hat eine ganze Stunde gebraucht, um vom Rande der Stadt bis zu diesem Hause zu gelangen. So sehr war er erschöpft. Er war sehr oft stehen geblieben und hatte sich an den Häusern festhalten müssen, um nicht hinzustürzen. Zur Kenntnis der Bevölkerung. Das Fortschreiten der Hungersnot beweist die Fahrlässigkeit der lokalen Organisationen und die Disziplinlosigkeit der privaten Verteiler. Um die Missstände abzustellen, werden in den nächsten Tagen Haussuchungen... Und der Mann war zusammengebrochen. Die Leute halfen ihm beim Aufstehen und erboten sich, ihn zu begleiten. Nein, danke, es war nur ein Schwindel. Ich danke euch. Er stützte sich auf seinen Stock und las weiter. Das Büro der Ortsverwaltung wird gegen jeden Spekulanten und Hamsterer, der im Besitze von Lebensmitteln angetroffen... Er las. Er hatte die Zähne zusammengebissen und las. Aber sein Blick glitt immer wieder die Hauswand hinauf, nach den Fenstern der zweiten Etage. Er suchte, aber kein Gesicht erschien hinter den Scheiben. Da ging er über die Straße und betrat den Hof. Der Brunnendeckel war geschlossen. Die Hühner waren verschwunden. Er schleppte sich zur Tür, griff nach der Klinke. Sie gab nicht nach. Er suchte nach dem Ziegelstein, unter dem er immer den Hausschlüssel gefunden hatte, wenn sie ausgegangen war. Er fand den Ziegelstein an der alten Stelle, hob ihn auf und steckte die Hand in die Vertiefung. Der Schlüssel war da. Dazu ein beschriebenes Blatt Packpapier. Der Doktor riss es auf. Oh Gott, dieses Glück. Man hat mir gestern gesagt, du seist am Leben. Man will dich gesehen haben. Ich gehe sogleich nach Varikino zusammen mit Katja, denn wir denken, dass du dorthin zuerst gehen wirst. Für alle Fälle lege ich aber den Schlüssel unter den Stein. Warte auf meine Rückkehr. Gehe nicht fort, nirgendhin. In der Küche sind Kartoffeln. Du musst den Deckel vom Topf nehmen. Ich habe ihn mit einem Bügeleisen beschwert, damit die Ratten nicht an die Kartoffeln können. Ich bin ganz von Sinnen vor Freude. Ein fürchterlicher, stechender Schmerz überkam ihn zugleich mit der unbeschreiblichen Freude. Den Brief in der Hand schloss er die Tür auf, stieg die Treppen hinauf. Das Knirschen des Schlüssels war wie ein Aufruhr. Die Ratten klatschten auf den Fußboden, als er die Tür aufschob, und rannten quiekend davon. Auch in der leeren Wohnung huschten Ratten über den Boden. Aber er fand das Bett gemacht, er fand die Kartoffeln, und vor dem Ofen lag frisch gespaltenes Holz. Er machte sich sein Feuer an und aß. Die Nacht brach herein. Als er gegessen hatte, zog er den verknüllten Brief aus der Tasche und las ihn noch einmal im tanzenden Lichtschein der Ofenglut. Erst jetzt sah er, dass auch die Rückseite des Blattes beschrieben war. Ich denke, dass sie dir deine Nachricht gegeben haben. Sie sind in Moskau. Tonja hat eine Tochter geboren. Dann kamen einige durchstrichene, unleserliche Zeilen. Danach... Ich habe es wieder ausgestrichen, weil es so dumm war. Ich will es dir nicht schreiben. Ich will es dir sagen, wenn wir beieinander sind. Dann haben wir Zeit, Jura. Dann haben wir endlich Zeit. Aber jetzt habe ich es eilig. Ich muss sehen, dass ich ein Pferd bekomme, denn ich glaube fest, dass du zuerst nach Varikino gehst. Ohne sich auszukleiden, legte er sich auf das Bett und schlief ein. Er hörte nicht das betäubende und freche Toben der Ratten. Er hatte einen Traum. Er befand sich in Moskau, in einem Zimmer, hinter einer Glastür. Er hielt die Klinke in der Hand und rüttelte und riss daran, denn auf der anderen Seite der Tür weinte und schluchzte Sashenka, sein Sohn. Und obwohl die Tür aus Glas war, sah er ihn nicht, sondern hörte nur sein Weinen und Schluchzen. Und plötzlich sah er ihn doch in einem Mäntelchen, mit einem Matrosenmützchen auf dem Kopf. Er sah reizend aus und sehr unglücklich und weinte hemmungslos. Jura erwachte schweißgebadet. Als er sich ins Gesicht griff, griff er in Tränen. Ich habe Fieber. Ich werde krank. Das ist nicht Typhus. Es ist das Ende. Ich müsste etwas essen. Ich sterbe vor Hunger. Aber beim ersten Versuch, sich aufzurichten, merkte er, dass er nicht mehr die Kraft hatte, das Bett zu verlassen. Er wurde ohnmächtig und sein Kopf fiel in das Kissen zurück. In der Küche tobten die Ratten und stürzten die Töpfe um. Sie rannten an der Wand hinauf und fielen klatschend auf den Fußboden zurück. Und er schlief und wachte auf und es war Nacht. Und dann war es nicht mehr Nacht, sondern die eisbeschlagenen Fenster glühten in rosigen Farben, die wie roter Wein in Kristallgläsern schimmerten. Er wusste nicht, ob es Dämmerung war, ob Morgen oder Abend, und er fragte auch nicht danach. Einmal war es ihm, als hörte er Menschenstimmen an seinem Ohr. Er versuchte zu schreien, um Hilfe zu schreien. Aber er verzagte, denn er spürte, dass niemand ihn hörte. Und danach glaubte er, er würde wahnsinnig. Er brach in Weinen aus und haderte in lautlosem Flüstern mit dem Himmel, der sich von ihm gewandt und ihn verlassen hatte. Als er wieder erwachte, blieb es dunkel vor seinen Augen, obgleich er sich sehr anstrengte, ein Licht zu entdecken. Wie lange liege ich hier? Wie viele Stunden? Wie viele Tage? Es taute, als ich kam. Aber jetzt sind die Fenster gefroren und ich liege noch immer hier. Und ich habe mich nicht einmal ausgezogen. Und plötzlich begriff er, dass er nicht träumte. Er lag ausgekleidet und gewaschen und mit einem sauberen Hemd in einem frisch bezogenen Bett. Und es war vollkommen wahr, was er spürte. Und ihr Haar berührte das seine. Und ihre Tränen flossen mit den seinen zusammen. Und sie saß neben ihm und weinte mit ihm. Und es war Lala. Und er verlor das Bewusstsein vor Glück. Dr. Zhivago von Boris Pasternak. Aus dem Russischen von Reinhold von Walter. In einer dreiteiligen Hörspielbearbeitung von Ernst Schnabel. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Gerd Westphal, Juri Zhivago, Ludwig Krämer, Lara, Joanna Maria Gorwin, Tonia, Lola Mütl, Pascha, Klaus-Jürgen Wusso, Gromeko, Kurt Lieck, Kostoyet, Kaspar Brünninghaus, Liveri, Bernhard Minetti, Pamphil, Hans Olsen und viele andere. Regie Otto Kurt. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem RIAS Berlin und dem Südwestfunk aus dem Jahre 1958.